was könnte mir denn auch ein, so kurz vor meinem Abtritt auf einmal ganz ein anderer sein zu wollen? Will Saladin als Saladin nicht sterben, so muss er auch als Saladin nicht leben. Nun, Sultan. Wenn du mir zu melden kömmst... Dass aus Ägypten der Transport nun da. Ich weiß schon. Kam ich doch zu spät. Warum zu spät? Da nimm für deinen guten Willen der Beutel ein oder zwei. Macht drei. Ja, wenn du rechnen kannst. So nimm sie nur. Es wird wohl noch ein Dritter kommen, wenn er anders kommen kann. Wie das? Jenu, er hat auch wohl den Hals gebrochen, denn sobald wir drei der Ankunft des Transports versichert waren, sprengte jeder frisch davon. Der Vorderste, der stürzt, und so komm ich nun vor und bleib auch vor bis in die Stadt, wo aber Ibrahim, der Lecker, die Gassen besser kennt. Oh, der Gestürzte, Freund der Gestürzte, reit ihm doch entgegen. Das werd ich ja wohl tun, und wenn er lebt, so ist die Hälfte dieser Beutel sein. Er geht ab. Sieh, welch ein guter, edler Kerl auch das. Wer kann sich solcher Mamelucken rühmen? Und wer mir denn zu denken nicht erlaubt, dass sie mein Beispiel bilden helfen? Fort mit dem Gedanken, sie zu guter Letzt noch an ein anders zu gewöhnen. Sultan! Bist du's, der Stürzte? Nein, ich melde nur, dass Emir Mansur, der die Karawane geführt, vom Pferde steigt. Bring ihn, geschwind! Da ist er ja.